Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh, oh. Ja, herzlich willkommen zum Solidaritätsabend für Mumia Abu-Jamal, heute hier aus dem Zilona Gora in Berlin-Friedrichshain. Wir sind schon seit 2 Stunden hier, langsam füllt sich's auch. Es gibt Geburtstagstorte, es gibt viele Infos und jetzt fangen wir an mit dem Infoteil des Abends. Wir werden berichten über Mumia Abu-Jamal, natürlich ihn kurz vorstellen und auch über aktuelle Sachen. Wir werden dann einige Lesestücke hören aus dem hoffentlich noch dieses Jahr erscheinenden Buch Writing on the Wall in deutscher Ausgabe von Mumia. Ich sage gleich dazu, Jutta Kausch, die eigentlich hier lesen wollte, ist leider an Corona erkrankt. Vielleicht sieht sie uns jetzt zu. Viele Grüße an sie, falls sie uns im Internet zuschaut auf dem Livestream. Und wir wünschen dir einen milden Verlauf und eine gute Genesung. Und jemand aus unserer Gruppe hat jetzt ist heute eingesprungen und hat sich diese Texte angeschaut und wird die dann gleich vortragen von Mumia, weil ein Drittel des Buches ungefähr ist schon übersetzt. Also wir haben schon einige Texte. Dann werden wir natürlich uns auch nochmal die Gefängnissituation in den USA einige Minuten anschauen. Und das Ganze wird so ungefähr 50 Minuten dauern. Danach kommt dann Live-Musik, zuerst kommt Live-Poetry mit Tintenwolf. Danach spielt Geigerzähler. Und Locker, Jackass, Jack Affair, wie sie heißen, sind leider auch ausgefallen, weil auch dort haben 2 Leute Corona seit gestern. Also werden wir das DJ-Programm etwas vorziehen. Auf jeden Fall ein langer, langer Abend erwartet uns. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit der Infoveranstaltung über Mumia Abu-Jamal. Und ich begrüße dazu auch unsere Zuschauer im Internet. Wie gesagt, der Infoteil der Veranstaltung wird auch live gestreamt. Der Rest dann natürlich nicht, die Musik und der Tanz. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt erzählen, wer Mumia Abu-Jamal ist. Und ich werde das auch nicht so lange machen, weil ich glaube, die meisten Anwesenden hier kennen ihn. Aber ein paar Sachen finden wir trotzdem immer wieder wichtig zu sagen. Der Name des afroamerikanischen Journalisten und politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal aus den USA ist auch in der hiesigen Linken und auch in diesem Land seit knapp 40 Jahren immer wieder zu hören. Den Älteren unter uns ist vermutlich bekannt, dass er 1982 in einem politischen Schauprozess zum Tode verurteilt wurde und weltumspannende Massenproteste bereits 2-mal seine Hinrichtung verhinderten. Das war 1995 und 1999. Manche wissen vielleicht auch, dass die US-Justiz ihn und viele andere politische AktivistInnen und Aktivisten aus den 1960er und 70er Jahren mit erfundenen Tatvorwürfen schwer kriminalisierte und die beinahe schon revolutionäre Welle des Widerstands damals gegen die rassistische Unterdrückung und gegen den Vietnamkrieg damit versuchte zu brechen mit dieser Repression. Einige dieser Gefangenen wurden seitdem freigelassen. Manche starben nach langer Haft und viele weitere kämpfen bis heute um ihre Freiheit, wie zum Beispiel Mumia Abu-Jamal. Auch in den Gefängnissen gab es damals starke Bewegungen und Aufstände, die ein Echo in weiten Teilen der US-Bevölkerung fanden. Nur wenige, auch von den Älteren, wissen jedoch, dass die ab 1972 eingeführten Hochsicherheits- oder vielleicht besser eher Total-Isolationsgefängnisse den Grundpfeiler für die heutige Massenhaftierung in den USA legten. Und diese Massenhaftierung, die richtet sich noch immer hauptsächlich gegen die unterdrückten Communities of Color, die in den 1960er und 70er Jahren vom Protest zum offenen Widerstand gegen die seit der Sklaverei kaum veränderte gesellschaftlichen Verhältnisse aufbrachen. Flankiert wurde diese rassistische und immer auch klassistische Repression des Staates in fast allen Phasen der ca. 250-jährigen Geschichte der Vereinigten Staaten durch Hinrichtung oder die Todesstrafe, mit denen die Herrschenden, den Verdammten dieser Erde, versuchten, ihren Platz im sogenannten Land der Freien oder dem Land of the Free, wie sie es selber gerne nennen, aufzuzeigen. Den Jüngeren unter euch haben den Namen Mumia Abu-Jamal eventuell in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit Black Lives Matter gehört. betrachten doch viele der BLM-Aktivistinnen und Aktivisten in den USA Mumia als Autoren und Stichwortgeber ihrer Bewegung. Wir als Free Mumia Berlin sind eine klassische Solidaritätsgruppe in Anführungsstrichen. Uns ist es wichtig, kämpfende Gefangene zu unterstützen und ihre Freiheit auch durchzusetzen. Für Mumia Abu Jamal gibt es ein länderumspannendes Solidaritätsnetzwerk, das sehr, sehr divers ist und trotz offensichtlicher Unterschiedlichkeiten immer wieder dann zur Stelle ist, wenn Mumia bedroht ist, sei es zum Beispiel durch Repression im Knast, durch Gewalt oder medizinische Nichtversorgung, was in den letzten Jahren oft der Fall war. Wie alle Gefangenen aus den Black Power Kämpfen ist Mumia inzwischen in einem Alter, in dem er hier in der BRD bereits rentenberechtigt wäre. Und gerade die Gesundheitsversorgung ist neben dem Kampf um ein neues Verfahren ein ständiges Thema unserer praktischen Solidaritätsarbeit. Diese Solidarität ist vermutlich auch auf die allermeisten Gefangenen übertragbar. Und all das eben Gesagte soll heute in kurzen Blöcken Teil dieser Veranstaltung sein. Wir hoffen, dass wenn ihr das nächste Mal die Parole Free Mumia, Freedom All lest oder hört, ihr wisst, worum es geht und sie aufgreift, euch zur eigen macht. Zunächst eine kurze Biografie von Mumia in Stichworten. Er wurde geboren am 24. April 1954 in einem armen schwarzen Viertel in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Dieser Ort wird im herrschenden Diskurs der USA oft die Wiege der amerikanischen Demokratie genannt. Okay. Wegen der Sichtbarkeit. Im gleichen Jahr, 1954, erklärte der US Supreme Court zum ersten Mal in der Geschichte des Landes die sogenannte, und das sage ich in Anführungsstrichen, aber das ist der offizielle Sprachgebrauch in den USA, also die sogenannte Rassentrennung am Beispiel der Schulen für verfassungswidrig. 1954 war ein Jahr, in dem zum ersten Mal die Bürgerrechtsbewegung in den USA die gesetzlich verankerte sogenannte Race Segregation an einem Punkt überwinden konnte. Zumindest formal juristisch. Wenige Jahre später, 1968, tritt Mumia als 14-Jähriger in die gerade in Philadelphia gegründete Black Panther Partei ein und wird innerhalb kürzester Zeit zu ihrem Pressesprecher. Gleichzeitig schreibt er bereits mit 15 Jahren in der US-weit wöchentlich erscheinenden Parteizeitung The Black Panther mit einer Auflage von 250.000. Nach der Zerschlagung der Black Panther Partei setzt er seine Schule fort und kommt in den 1970ern am College mit Radiojournalismus in Berührung. Und dieser Radiojournalismus hat ihn bis heute nie wieder losgelassen. Innerhalb weniger Jahre wird Mumia zu einem bekannten Journalisten im Delaware County, also in Pennsylvania und New Jersey. Kurz vor seiner Verhaftung wird er Vorsitzender der Afroamerikanischen JournalistInnenvereinigung von Philadelphia. Er erhält mehrere Auszeichnungen für seine Arbeit, in der er stets die Perspektive der Betroffenen einnimmt und die damals noch nicht durchgesetzte, aber heute fast flächendeckende journalistische Hofberichterstattung ablehnt. Bekannt wird er durch Reportagen über Wohnungsnot, behördliche Korruption, über rassistische Polizeigewalt, oft mit Todesfolge. Als ein Richter 1978 aufgrund von Mumias Berichterstattung seinen Hut nehmen muss, gerät Mumia selbst ins Fadenkreuz oder erneut ins Fadenkreuz von FBI und vor allen Dingen von der lokalen Polizei in Philadelphia. Nur Monate vor seiner Festnahme bedroht ihn der damalige Bürgermeister Philadelphias öffentlich auf einer Pressekonferenz für seine journalistische Arbeit und die Probleme, die er der Stadtverwaltung damals damit und vor allen Dingen der Polizei verursachte. 1981, am 9. Dezember, wird Mumia nachts bei einer Verkehrskontrolle seines Bruders von einem Polizisten niedergeschossen und später beschuldigt, genau diesen Polizisten ermordet zu haben. Obwohl es zahlreiche andere Aussagen und Darstellungen über den Tatverlauf gibt, wird Mumia in einem manipulierten Verfahren 1982 zum Tod verurteilt. Rassismus bei der Juryauswahl, Zurückhalten entlastender Beweise, ein erfundenes Geständnis und erpresste Falschaussagen vulnerabler Zeuginnen und Zeugen sind das Rezept von Polizei und Staatsanwalt, den unbequemen Journalisten für bis jetzt bereits knapp 41 Jahre in den Knast zu stecken. Von Anfang an bildete sich Widerspruch zu Mumias Verurteilung und es gab von Anfang an praktische Solidarität, zunächst natürlich in Philadelphia. Als er 1995 und später 1999 wirklich hingerichtet werden soll, verhindern weltweite Proteste mit Hunderttausenden an Teilnehmern diesen Justizmord. Amnesty International untersucht im Jahr 2000 den Fall und stellt fest, dass er, Zitat Amnesty, durchzogen von politischen Interessen sei und nicht den internationalen Mindestansprüchen für faire Verfahren entspräche. Sie fordern seitdem, ebenso wie Mumia selbst, eine Neuverhandlung seines Verfahrens. 2011, nach jahrzehntelangen Kämpfen, wird die Todesstrafe gegen Mumia wegen anerkannter Verfahrensfehler endgültig ausgesetzt, aber er bleibt weiterhin in Haft. Jahrzehnte der Mangelernährung und Isolationshaft schädigten seine Gesundheit schwer. Diabetes, Hepatitis C und eine Herzinsuffizienz bringen ihn nacheinander mehrfach in lebensbedrohliche Lagen. Jedes Mal gelingt es der länderübergreifenden Solidaritätsbewegung, die notwendige medizinische Behandlung durchzusetzen. Allerdings dauert das oft sehr, sehr lange, bis die Behörden nachgeben. Und im Fall der Hepatitis C ist Mumia erst nach 1,5 Jahren behandelt worden. Zwar erfolgreich, aber er hat einen schweren, nicht mehr reparablen Leberschaden seitdem davon zurückbehalten. Während seiner gesamten Haftzeit veröffentlicht Mumia weiter, vor allen Dingen über Prison Radio, journalistische Beiträge, die oft hier, also eigentlich wöchentlich, auch in Deutschland in der Tageszeitung Junge Welt in der Übersetzung erscheinen, immer am Montag. Und er hat inzwischen auch 11 Bücher geschrieben und veröffentlicht, teilweise alleine geschrieben, teilweise mit Co-Autoren. Wir haben auf dem Infotisch einige da. Er gehört inzwischen allein vom Umfang her zu den am meisten veröffentlichten Journalisten der USA und das auch im internationalen Bereich. 2018 übergibt die Staatsanwaltschaft von Philadelphia 6 bis dahin geheim gehaltene Aktenboxen, in denen unter anderem belegt ist, dass einer der Hauptbelastungszeugen von dem Verfahren, dem Originalverfahren 1982, eine Geldzahlung für seine Aussage mit dem damaligen Staatsanwalt vereinbart hat. Ein Revisionskontrollrichter ordnet 2018 eine Neuverhandlung an, aber die hat es bis heute nicht gegeben. Zuletzt wurde ein Gerichtstermin am 2. März, also vor wenigen Wochen, ergebnislos auf den 29. Juni diesen Jahres vertagt, weil die Staatsanwaltschaft dies beantragte. Es hat den Anschein, als ob inzwischen alle Ebenen der Justiz erkannt haben, dass es gar keinen Kriminalfall Mumia Abu-Jamal gibt, sondern ein revolutionärer Journalist aus dem Weg geräumt werden soll. Zwar ist es nicht gelungen, Mumia zum Schweigen zu bringen, ganz im Gegenteil. Aber Mumia ist sehr durch Krankheit geschwächt und hat in Haft nur noch geringe Lebensaussichten. Das sagen viele seiner Unterstützerinnen, Leute, die ihn regelmäßig besuchen. Und auch er selber hat das in letzter Zeit auf jeden Fall in Gesprächen mit Aktivistinnen gesagt. Die Verfahrensverschleppung sämtlicher Justizebenen suggeriert, dass diese Justiz genau darauf setzt, dass sie einfach seine überfällige Freilassung mit diesen juristischen Spielchen verhindern wollen. Wir werden jetzt als erstes eine Lesepassage von Mumia selbst hören, aus dem Buch, was ich erwähnt habe, Writing on the Wall, was das bundesweite Free Mumia Netzwerk derzeit übersetzt und was hoffentlich Ende diesen Jahres auch in Buchform erscheinen wird. Und danach hören wir einen weiteren Beitrag zur gesamten Gefängnissituation, also das ein bisschen größeren Blick als nur auf Mumias Fall wirft. Und danach am Ende, so in circa 30 Minuten, kommen wir dann nochmal zurück auf Mumia Abu-Jamal und geben ein paar praktische Tipps, wie wir ihn von hier unterstützen können. Mumia hat heute Nacht, also morgen am 24. April, seinen 68. Geburtstag. Er hat dann 41 Jahre davon in Haft verbracht. Eines vorweg, das können wir alle praktisch hier im Raum tun. Ich habe einen kleinen Brief an ihn vorbereitet, und zwar auf der Rückseite vom heutigen Veranstaltungsplakat. Ich habe ihm da schon mal aufgeschrieben, was heute Thema ist hier auf der Veranstaltung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach unterschreiben oder ihr könnt ihm selber was dazu schreiben oder ein Bild malen oder wie auch immer. Ich gebe das gleich mal rum, das könnt ihr jetzt quasi alle direkt machen. Und wer ihm einen eigenen Brief schreiben will, wir haben seine Adresse natürlich da und Briefpapier und Umschläge und das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Jetzt gebe ich das Wort ab an den Genossen, der uns Text von Mumia vortragen wird, oder? Ja, wie schon gesagt, haben einige schon übersetzte Kolumnen von Mumia aus seinem letzten Buch. Gericht des Gesetzes oder Halle der Unterdrückung von Juni 1982. Jahrhundertelang haben Menschen afrikanischer Herkunft die Gerichtssäle ihrer Unterdrücker betreten. Für viele, wahrscheinlich die meisten, waren diese Gerichtssäle gleichbedeutend mit dem Vorraum zur Gaskammer oder zu lebenslänglichem Gefängnis. Dieses Gericht hier und heute wird versuchen, seinen Vorgängern zu folgen. Denn dieses Gericht, ebenso wie all diese Gerichte, wird völlig abgeneigt sein, das Vorangegangene zu ändern, will heißen, sie haben nicht den Wunsch, irgendetwas zu tun, das sich wesentlich vom Vorigen unterscheiden wird. In der Vergangenheit hat man schwarze Männer bei solchen Tribunalen in Ketten vorgeführt, gefesselt, angekettet, gefangen in Sklaveneisen. Einmal dort ist ihnen klar, dass sie nun erhabene Prinzipien hören werden. Vermutung der Unschuld, unschuldig bis zum Beweis der Schuld, fairer Prozess. bis zum Erbrechen. Nach den erhabenen Worten jedoch kommt die bittere Wahrheit. Sklaverei nach dem Dekret von Richter Maul- und Klauenseuche, einen, der den Leuten verkauft wird, als unparteiisch, unschuldig, einem, der mit Sicherheit über Gefühlen und Vorurteilen des gemeinen Mannes steht. Im Fall Commonwealth gegen Mumia Abu-Jamal jedoch sind die Richter dieser Stadt ebenso wie im höchsten sogenannten Gerichte weit hinter ihren Standard zurückgefallen. Der gemeine Mann ist ihrem politischen Schachspiel mit dem Leben von Menschen in der Tat weit überlegen. Der vom Gericht ernannte Verteidiger R. Jackson hat verschiedene Male auf Kaution plädiert. Immer mit den klassischen Argumenten, meine Wurzeln in der Community, mein nachweisliches Engagement in der Community, meine Familie hier in der Gegend, mein Gesundheitszustand nach den Schussverletzungen, den Schlägen und dem versuchten Mord im Krankenhaus. Ebenso den Leumundszeugnissen von etlichen gewählten Volksvertretern zu meiner Ehrlichkeit und Friedfertigkeit. Trotz der fristgerechten Anträge auf Kaution, sowohl hier als auch im Berufungsgericht, sind beide ohne Angaben von Gründen abgelehnt worden. Es ist klar, kristallklar, warum der Commonwealth die Kaution nicht zugelassen hat und warum er keine Zeit verloren hat, sie auf $250,000 hochzusetzen. Es ging darum, meine Bemühungen zu hintertreiben, mir die dringend nötigen Informationen zu meiner angemessenen Verteidigung zu beschaffen. Ein klassischer Fall von Bestrafung vor der Verhandlung, gefolgt von einer Verhandlung, die ohne angemessene Ressourcen zur Widerlegung einer windigen Anklage durch den Commonwealth. Was die staatlichen Aktionen der letzten paar Monate überdies enthüllt haben, ist die absichtliche Verfälschung von Polizeiaussagen unter Eid. Eine neue Ernte angeblicher Geständnisse, angeblich vergessen bis vor kurzem, wie praktisch. Am 29. März 1982 verkündet der oberste Gerichtshof von Pennsylvania das Urteil über die Kaution, nachdem er die Klage fast 3 Monate lang vorliegen hatte. Die Antwort: Klage abgewiesen. Punkt. Ohne Angabe von Gründen, ohne jeden Inhalt. Was war aus der Unschuldsvermutung geworden? Der Commonwealth hatte argumentiert, dass ein Angeklagter, dem ein Kapitalverbrechen wie Mord vorgeworfen wird, nicht auf Kaution freigelassen werden sollte, da er aus Angst vor Verurteilung und Hinrichtung womöglich fliehen würde. Durch sein Urteil vom 29. März stimmte der oberste Gerichtshof dem offenbar zu. Damit hat das Gericht seine vorurteilsbehaftete politische Natur gezeigt. Es hat nicht aufgrund des konkreten Falls geurteilt, sondern aufgrund der beteiligten Personen. Der Verstorbene war ein Polizist aus Philadelphia und der Angeklagte ein entschiedener Aktivist, ein Move-Unterstützer. Wo ist die Unschuldsvermutung geblieben? Am 30. April 1980 fand dieser selbe oberste Gerichtshof im Fall von Davico Cabeza Gründe für ein ganz anderes Urteil. Cabeza, des Mordes für schuldig befunden, beantragte Kaution als Bestandteil seiner Nachurteilsklage. Der Richter John Geitz vom Common Pleas Gericht bewilligte ihm das. Der oberste Gerichtshof revidierte diese Entscheidung, sagte aber praktisch, dass falls die Nachurteilsklage 4 Monate nach dem Urteil noch nicht abgeschlossen sei, der Verfahrensrichter nach eigenem Ermessen eine Kaution festlegen könne. Nach den Verfahrensregularien von Pennsylvania. Der Angeklagte soll nicht auf Kaution freigelassen werden, wenn er eines Verbrechens für schuldig befunden wurde, auf das die Todesstrafe oder lebenslängliche Inhaftierung stehen. Wenn jedoch die Nachurteilsklage nicht innerhalb eines vernünftigen Zeitraums beschieden wird, kann der Richter nach eigenem Ermessen eine Kaution zulassen. Kaution ist also für jemanden erlaubt, der wegen Mordes verurteilt wurde, nicht aber für andere, die des gleichen Verbrechens angeklagt sind. Wenn es um Logik geht, ist dann nicht jemand, der wegen Mordes verurteilt ist, eher gewillt zu fliehen als jemand unter Anklage, jemand, der vermutlich unschuldig ist? Um John Africa zu zitieren, Richter, Sie können dort sitzen und eine Person den ganzen Tag lang widersprechen lassen, aber Sie haben die Autorität, diesen Widerspruch abzulehnen. Also bedeutet das alles gar nichts. Denn wenn Sie sehen, wie anklagende Beispiele Form annehmen, so können Sie sie einfach stoppen. Das ist dasselbe Ding wie Ihre Redefreiheit. Sie sagen, die Leute können so lange frei reden, bis ihre Rede, ihre Idee der sogenannten Freiheit zu bedrohen anfängt. Dann sind die Leute nicht frei zu reden. Sie werden getreten, geschlagen, geprügelt, zusammengetrampelt, gefesselt, angeschossen und eingesperrt. Erst von der Polizei und dann erneut vor den Richtern. Wenn das sogenannte Verfahren stattfindet, dann haben sie alle Sorten von Tricks in ihren sogenannten Gesetzen, die sie nicht erklären können. Dieses ganze Verfahren ist Betrug. Es ist Heuchelei, ein Widerspruch zu allem, was echtes Recht bedeutet. Sie können nicht erklären, warum Sie behaupten, dass eine Person so lange nicht verurteilt ist, bis sie vor Gericht steht. Wenn doch genau in diesem Moment diese Polizisten dabei sind, überall auf der Welt arme Leute zu verprügeln, einzusperren und zu verurteilen, ganz nach eigenem Belieben. Wer immer diese Zeilen liest, sollte verstehen, wie die Gerichte beständig ihre Korruption verbergen, wie sie die Polizei gegen das Volk unterstützen und alles unter dem Deckmantel des gleichen Schutzes des Gesetzes. Wenn Sie die Tatsachen dieses Falles studieren und sehen, wie er in den Gerichtssälen des Gesetzes gehandhabt wurde, dann wird die Wahrheit klar und klarer werden. On a move. Lang lebe John Africa. Hallo. Ja, politische Menschen werden gerne inhaftiert, um sie zum Schweigen zu bringen. Wir haben uns deshalb unter anderem nicht nur zum Ziel gesetzt, Mumia zu befreien, sondern auch seine Themen aufzugreifen. Und neben Polizeibrutalität und Rassismus ist auch die Gefängnisindustrie eins seiner regelmäßig wiederkehrenden Themen. Die Gefängnisindustrie bzw. der gefängnisindustrielle Komplex ist ein Begriff, der sämtliche Vorgänge umfasst, in denen Umsätze durch Gefangene in staatlichen und privaten Gefängnissen gemacht werden. In den USA ist in nur wenigen Jahren eine Multimilliardenindustrie entstanden. Seit Jahren macht der sogenannte gefängnisindustrielle Komplex messbare Prozente des jährlichen Bruttoinlandsproduktes der USA aus und galt 2007 bereits als drittgrößter Arbeitgeber. Dieser Wirtschaftszweig sendet seit über 40 Jahren zahlreiche Impulse überall in die Welt aus. Fast jede Branche lässt im Gefängnis produzieren. Pharma- und Lebensmittelindustrie, Autozuliefer- oder Turnschuhproduktion, Elektronikhersteller oder Betreiber großer Callcenter bedienen sich an der fast kostenlosen Arbeit. Außerdem werden Gefangene zu Arbeitsstellen außerhalb der Gefängnisse gefahren, wo gerade Bedarf ist. Dort müssen sie körperliche Schwerstarbeit leisten. Gräber schaufeln, Be- und Entladen und Feldarbeit. Die Arbeit in den beteiligten Gefängnissen ist Zwang. Verweigerung wird mit Privilegienentzug und Einzeleinschluss im Loch geahndet. Diese Strafzeit wird nicht auf die Haftdauer angerechnet. Auffällig ist die hohe Anzahl Gefangener aus den Bevölkerungsgruppen der People of Color. Sie stellen ca. 20% der Gesellschaft. In den Gefängnissen machen sie jedoch ca. 66% der Gefangenen aus. Die meisten von ihnen sind Afroamerikaner. Aber auch von den gefangenen Frauen sind die Afroamerikanerinnen in der Mehrheit. Laut einer Statistik des US-Justizministeriums sind seit 2011 rein zahlenmäßig mehr AfroamerikanerInnen ihrer Freiheit beraubt, als sie es 1865 im Jahr der offiziellen Abschaffung der Sklaverei waren. Die große Mehrheit der KritikerInnen der aktuellen Masseninhaftierung sieht darin die Fortführung der Sklaverei unter anderem Namen. Um diese Akzeptanz in einer sogenannten Demokratie zu verstehen, ist es wichtig, die juristischen, politischen und kapitalistischen Grundlagen sich einmal genauer anzusehen. In den USA wurde 1970 die Plea-Bargain-Praxis, also ein Schuldhandel statt eines Verfahrens, für rechtskräftig erklärt. Arme Angeklagte bekommen fast nie eine qualifizierte Verteidigung. Sie werden meist von unmotivierten oder schlichtweg überforderten PflichtverteidigerInnen vertreten. Dort werden Hunderte oder sogar Tausende von Dollar als Kaution verlangt, die arme Angeklagte und ihre Familien sich nicht leisten können. Sie müssten also bis zu ihrer irgendwann stattfindenden Verhandlung in Haft bleiben und könnten bis dahin kein Geld verdienen für Wohnung, Familie und so weiter. Auch Studienplätze und Arbeitsstellen würden sie dadurch verlieren. Die Anwälte raten deshalb meist, sich auf ein vorgeschlagenes Strafmaß einzulassen, das im Vergleich zur Drohung geringer ist. Sie bekennen sich also juristisch abgesegnet zu einer Straftat, von der es keinen interessiert, ob sie sie tatsächlich begangen haben. Wenn sich aber Angeklagte dann selbst schuldig bekennen, um scheinbar günstig dem teuren Verfahren zu entkommen und bestenfalls gleich freigelassen zu werden, dann sind sie rechtskräftig verurteilt, das erste Mal. Zu zwei weiteren Verurteilungen kann es durch die rassistischen Vorgehensweisen der Polizei, Stichwort Racial Profiling, vor allem in den Communities of Color sehr schnell kommen. Die Anwendungsrate für Plea Deals liegt nun bei 97% aller in den USA inhaftierten Menschen. In den 1990ern wurde dann die Three Strikes erfunden. Das heißt, man bekommt nach drei rechtskräftigen Verurteilungen automatisch lebenslänglich mit Bewährung, also 15 bis 25 Jahre. Außerdem wurden Mindeststrafen gesetzlich etabliert, sodass gerade im Zusammenhang mit Drogen automatisch drakonische Haftzeiten zur Folge hat. Zum Beispiel 5 Jahre Gefängnis für 5 Gramm Crack. Dazu kommt die Willkür des dehnbaren Strafmaßes. Jemand bekommt 5 bis 10 oder sogar 30 bis 45 Jahre. Und erst wenn der oder die Gefangene die Mindesthaftzeit abgesessen bzw. abgearbeitet hat, könnte er oder sie versuchen, bei Haftprüfungsterminen zu beweisen, wie resozialisiert sie sind und ob bereits eine Wohnung oder eine Arbeit in Aussicht steht. Doch die Haftprüfung geht meist negativ aus, denn sonst müsste der oder die Gefangene aus der Haft entlassen werden. Dies wird meist durch Negativberichte über die Gefangenen erreicht. Denn die Berichte werden je nach Arbeitswilligkeit, Unterwürfigkeit und so weiter verfasst und keiner und keine hindert die Gefängnisse bzw. die SchließerInnen daran, ihre persönliche Rache wegen Haftbeschwerden von Gefangenen und oder deren Ablehnung von Sexualkontakten auszuleben. Trotz seit Jahrzehnten rückläufiger, schwerer Gewaltverbrechen wird durch die Gesetzesverschärfungen und die Plea-Bargain-Praxis offiziell ein Anstieg der Kriminalität verzeichnet. Durch den scheinbaren Krieg gegen Drogen und die damit verbundenen harten Gesetze und Mindesthaftstrafen, die Three-Strikes-Regelung, dem Teufelskreis aus Armut, Arbeitslosigkeit, Schulden und Wohnungslosigkeit, wird die Bedrohung durch den Knast immer akuter. Die USA macht heute knapp 5% der Weltbevölkerung aus, stellt aber 25% der weltweiten Gefängnispopulation. In realen Zahlen inhaftieren die USA mehr Menschen als China und die Russische Föderation zusammen. Ein Drittel aller weltweit gefangenen Frauen ist in den USA inhaftiert. Viele bezeichnen das als Masseninhaftierung. Durch Bewährungsauflagen etc. steht jeder und jede 31. Bürgerin der USA unter der Kontrolle der Justiz. Warum Masseninhaftierung im Land of the Free? Warum werden so viele Gesetze geschaffen, die so wenige bevorzugen und so viele bedrohen? Wofür sind diese Menschen im Gefängnis notwendig? Erst wurde ein Teil der Produktion in immer ärmere Länder verlegt. Das hieß höhere Einnahmen. Statt zum Beispiel 11,60 Dollar die Stunde, nur noch ein Monatslohn von 58 Dollar einer Näherin in Bangladesch. Diverse Unternehmen, allen voran die Correction Corporation of America, bauen schon seit Jahrzehnten millionenschwere Gefängnisse mit Produktionshallen und locken Unternehmer damit, dass die sprachlichen Schwierigkeiten und die Transportkosten wegfallen, aber trotzdem kein Gewerkschaftsrecht, Krankengeld, Rente, Urlaubsausfall und so weiter die Produktionskosten steigern und sie deshalb lieber in den USA im Gefängnis produzieren lassen sollen. Wer im Gefängnis sitzt, und zurzeit sind das ca. 2,2 Millionen Menschen, der fällt aus der Arbeitslosenstatistik. Er bringt weitere Unsicherheit und Kosten für die zurückbleibenden Angehörigen. Meist werden Gefangene auch noch in einem weit entlegenen Gefängnis eingesperrt. Wer arbeiten darf oder muss, erhält zwar meist zwischen 8 Cent und 1,50 Dollar pro Stunde, muss aber zum Beispiel 3 Dollar für jeden Arztbesuch bezahlen. Falls jemand eine etwas bessere Stelle und Lohn bekommt, wird er oder sie häufig erpressbar. Das heißt, man tut fast alles, um nicht diese Stelle zu verlieren. In Texas allerdings ist man verpflichtet, ohne Bezahlung zu arbeiten. Telefonanrufe und Gefängnisbriefmarken sind meist exorbitant teuer. Während viele Gefangene auf eine gute Stelle hoffen, um sich beispielsweise Anrufe leisten zu können und um die Monotonie der Inhaftierung zu unterbrechen, so könnten sie sich dem Arbeitszwang nicht verweigern, wenn ihnen die Arbeit, die Bedingungen, der sogenannte Lohn und so weiter nicht gefällt. Und während man vor einer Gerichtsverhandlung zumindest noch das Recht auf eine oder einen Pflichtverteidiger in hat, haben inhaftierte Menschen dieses Recht nicht mehr. Wenn Gefangene sich weigern zu arbeiten, dann können sie bestraft werden. Ihre Chance auf frühere Entlassung wird minimiert oder gestrichen. Wenn die Gefangenen krank sind, entscheidet das Gefängnis bzw. ihre outgesourcten medizinischen Dienstleisterfirmen, ob sie arbeitsfähig sind oder nicht. Meist wird entschieden, dass der oder die Gefangene arbeitsfähig ist, egal wie krank sie tatsächlich sind. Durch diese Vorgehensweise zwingen sich Gefangene, besonders Frauen, trotz Krankheit, körperlicher Behinderungen und Schmerzen zur Arbeit. Dadurch riskieren sie weitere Erkrankungen, Behinderungen und sogar den vorzeitigen Tod. 1995 unterzeichnete der damalige Präsident Clinton den Prison Litigation Reform Act. Seitdem müssen Gefangene erst versuchen, sich in allen zuständigen administrativen Ebenen zu beschweren, bevor sie eine Eingabe an ein Gericht machen können. Im Gericht müssen sie dann eine andauernde, greifbare Verletzung durch emotionales oder geistiges Leid, verursacht durch Gefängnispersonal oder die Richtlinien, beweisen. Falls jemand trotzdem wagt zu klagen, hagelt es Vergeltungsmaßnahmen. Diese können zum Beispiel Verlegungen in andere Gefängnisse sein. Ein anderes Beispiel. Eine Gefangene erhielt aus Rache für eine Klage ständig Strafmandate für Fehlverhalten, beispielsweise ein Strafmandat dafür, dass sie nicht unter einem Baum stehen dürfe. Sie dürfe im Hof stehen, aber nicht unter einem Baum. Diese Strafmandate führten zu wiederholter Einzelhaft und infolgedessen zu 7 weiteren Jahren in Haft. Ja, wie man sich denken kann, regt sich dagegen natürlich Widerstand, sowohl im Gefängnis als auch außerhalb. Es gibt von innen organisiert sehr viele erfolgreiche, große Streiks. Und auch von außen haben viele Gruppen angefangen, sich ihre Kämpfe zu eigen zu machen und auch schon geschafft, den Bau von neuen Gefängnissen zu verhindern. Und ich denke, unser aller Aufgabe sollte sein, die Gefangenen zu unterstützen, Gefängnisse zu verhindern, damit wir nicht nur den Gefangenen helfen, sondern auch uns selbst. Denn die Bedrohung des Gefängnisses gibt es nicht nur in den USA, sondern auch hier. Ich danke euch. Wir hören jetzt einen weiteren Abschnitt aus dem Buch, Writing on the Wall. Ich wollte noch sagen, ein Thema haben wir jetzt nicht angeschnitten, und zwar Corona und Knast. Es ist ja leicht vorstellbar, dass das ein massives Problem in Gefängnissen ist, nicht nur in den USA, sondern überall in Gefängnissen. Ich wollte dazu sagen, es ist heute das neue Gefangeneninfo erschienen. Wir haben da einen ausführlichen Artikel zu dem Thema geschrieben, deswegen werden wir das heute nicht behandeln, aber falls es euch interessiert, auf die Lage der USA runtergebrochen und die Massenhaftierung, also das ist die Mai-Ausgabe, aber dazu dann mehr zu der Situation in den USA. Und jetzt hören wir einen weiteren Text, oder? Wenn ein Kind kein Kind ist. Vom 19. November 99. Wann ist ein Kind kein Kind? Wenn es ein schwarzes Kind ist, offenbar. Nach dem Spektakel um Nathaniel Abraham im Gerichtssaal Sein Leben in den Händen von 12 fremden Geschworenen ist eine flammende Anklage des amerikanischen Rechtssystems, in dem Jugend kein milderner Umstand ist. Das offensichtliche Problemkind war weniger ein Individuum als eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit für irgendein politisches Tier, sich einen Namen zu machen. Nicht für ein junges, verletzliches Leben, sondern für seine künftige Karriere. In einem bemerkenswerten Kompromissurteil sprach die Jury den Jungen wegen Waffenbesitzes frei, verurteilte ihn aber gleichzeitig für Mord zweiten Grades. Ein Urteil, das ihn vermutlich für den Rest seines Lebens in die Unterwelt des amerikanischen gefängnisindustriellen Komplexes verbannen wird. Amerika, das der ganzen Welt seine viel gepriesenen Menschenrechte predigt, ist gleichzeitig die weltweite Nummer 1 der Gefangenen prozentual zur Bevölkerung. Es hat eines der repressivsten Gefängnissysteme der westlichen Welt geschaffen, baut sie weiter aus und wird für Jugendliche immer repressiver. Ein Jugendlicher wird mehr zu einem Gegenstand, zu einem Körper, den man einsperrt, für immer längere Zeit. Nicht ein Mensch in Not, nicht ein Jugendlicher, der gerettet werden müsste, nicht ein Leben, das verändert werden könnte. Nathaniel Abraham war so jemand. Als er wegen der zufälligen Erschießung eines Nachbarn in Detroit angeklagt wurde, mobilisierte der Staat seine Anti-Lebenskräfte, um Vorteile aus dem Fall zu schlagen und Karrieren zu sichern. Nach Jahrzehnten erbitterter, gewissenloser Dämonisierung durch die Elitenmedien sind die Leben von schwarzen, hispanischen und armen Jugendlichen zum Abschuss freigegeben, sobald sie der Gnade des Systems ausgeliefert sind. In diesem Geist wurde aus Nathaniel mehr als ein Junge. Er musste und muss als Abbild der dunklen Symbolik sozialer Pathologie herhalten. Praktisch Hoffnung auf Veränderung. Wenn es jedoch eine Konstante in der Psyche junger Menschen gibt, dann ist es ihr ständiges Wachstum, ihre Entwicklung. Ihr natürliches Wesen ist die ständige Veränderung. Das können sie vermutlich am besten. Aber Nathaniel Abraham, zur Zeit der Schießerei, ein kleiner Junge von 11 Jahren und 13 bei seinem Prozess, wird sich nicht verändern dürfen, weil er nach dem Gesetz ein Erwachsener ist und jede Veränderung ist unwichtig. Bestenfalls wird der junge Nathaniel in Michigans Gefängnissen bleiben müssen, bis er 21 Jahre alt ist, 10 Jahre seines Lebens. Schlimmstenfalls wird er für immer eingesperrt bleiben, eingefroren in einem Block aus Zeit, wie ein kleines Ausstellungsstück im Museum. Egal wie lange er dort lebt, was er erreichen wird, egal was für ein Mann er später wird, er wird ein Symbol sein, ein Relikt, ohne eine Wirklichkeit als lebendes, wachsendes Wesen. Es ist eine Ironie der amerikanischen Geschichte, dass hier, wo einst erwachsene schwarze Männer als Boys gesehen wurden, als Jungen also, dass hier jetzt Jungen, egal in welchem zarten Alter, als Männer gesehen und behandelt werden. Die Konstante in diesem sozialen und geschichtlichen Prozess ist die Projektion von Wertlosigkeit und Machtlosigkeit auf den ewigen anderen, ein Relikt unserer dunklen, tragischen Vergangenheit, das wir in unsere Zukunft mitschleppen. Der scharfsinnige Schriftsteller James Baldwin schrieb einmal, im Alter von 5, 6 oder 7 Jahren kommt die schockierende Erkenntnis, dass die Flagge, der du deine Treue versprochen hast, dir keine Treue versprochen hat. Wenn ihm sein natürliches Recht verweigert wird, als Kind gesehen und behandelt zu werden, wird der junge Nathaniel Abraham zum sozialen Symbol. Er ist der Kanarienvogel im Käfig und während er immer tiefer in die Eingeweide der Erde getragen wird, warnt er uns wie einst in den Bergwerken vor der nahenden Katastrophe. So, wie bereits vorhin angekündigt, wollen wir jetzt noch ein paar praktische Schritte anregen, die wir vielleicht alle von hier tun können. Ich sehe, mir wird ein Zeichen gegeben, der Brief, was... Okay, der Brief an Mumia, also auf der Plakatrückseite, den wir in den Knast schicken werden, der liegt jetzt da. Wer da noch was raufschreiben oder malen möchte, kommt zum Infotisch. Und damit bin ich auch schon beim ersten praktischen Punkt. Ich muss mich mal kurz sortieren hier. Es gibt in deutscher Sprache eine Infoliste, die kommt monatlich heraus, ein Inforundbrief. Da sind alle Sachen, die aktuell bei Mumia passieren, aber auch Demonstrationsveranstaltungshinweise und sonst wie und interessante Artikel aus dem Internet zu den Themen, die wir heute hier gehört haben, immer monatlich zusammengestellt. In den könnt ihr euch eintragen. Für die Leute, die jetzt hier im Raum sind, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr das hier am Infotisch machen. Also ihr kriegt da nicht tausende von E-Mails, sondern wirklich nur eine im Monat. Und für alle anderen, glaube ich, ist das jetzt im Stream eingeblendet, oder? So dass ihr da die Adresse sehen könnt, wo ihr euch eintragen könnt. Und dann könnt ihr nämlich selber auch, also seid ihr nicht nur selbst informiert, sondern könnt diese Infos auch weiter verbreiten. Dann als nächstes, das ist ja altbekannt, solche Sachen, solche Solidaritätsarbeit finanziert sich nicht von alleine. Wir heute haben hier einen großen Solidaritätsabend, wo hoffentlich auch Spenden für die Kampagne reinkommen werden. Wer uns jetzt im Internet verfolgt, könnte zum Beispiel auch materiell uns unterstützen und die Kontodetails werden, glaube ich, jetzt auch eingeblendet im Stream. Und genau, da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, uns gerne jede noch so kleine oder große Summe spenden. Wir werden sie gegen Gefängnisse und für die Freiheit von Gefangenen anwenden. Und was wir eben auch schon gezeigt haben, also mit dem Brief, den wir hier im Raum schreiben, Gefangenen zu schreiben, das ist unheimlich wichtig. Nicht nur für Mumia, das gilt für alle Gefangenen. Gefangene freuen sich über Post, sie gibt ihnen Rückhalt, weil sie wissen, dass sie nicht komplett vergessen sind, weil die Isolation des Gefängnisalltages und das ganz andere Leben in Gefängnissen, es ist unheimlich schwer, da den Kontakt nach draußen zu halten. Jeder Brief, jede Karte ist ein Zeichen lebendiger Unterstützung, weil es den Gefangenen klar macht, sie sind nicht vergessen und es gibt draußen Leute, die sich nicht nur an sie erinnern können, sondern auch ihre Freiheit fordern. Darüber hinaus stellt es einen enormen Schutz für Gefangene dar, weil gerade wenn Gefangene sehr bedroht sind, was bei Mumia Abu-Jamal ja den Großteil seiner Haftzeit war oder auch eigentlich immer noch ist, zeigt es den Schließerinnen und der Zensurbehörde, durch die diese Briefe ja laufen, dass nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern Leute darauf schauen. Also es war ein Begriff, den in den USA oft benutzt wurde, die Welt schaut auf Mumia. Mumia, you will never walk alone. Wir haben das hier vorhin auch in einer auf einem Transparent gesehen, auf der Dia-Show. Gefangenen zu schreiben hat immer mehrere Funktionen. Die Gefangenen in der Gesellschaft zu halten, ihnen die Möglichkeit zu geben, nach draußen sich mitzuteilen und das andere, auch denen, die sie gefangen halten, zu zeigen, wir wissen, was ihr macht und wir wissen, dass es diese Leute gibt. Deswegen unsere dringende Bitte, wir haben da auch Postkarten liegen, wo Mumias Adresse schon raufgedruckt ist. Nehmt die vielleicht mit, überlegt mal in den nächsten Tagen, ob ihr ihm schreibt. Ihr könnt ihm verspätete Geburtstagsgrüße schicken, aber auch alles mögliche andere schreiben. Er hat ja, wie gesagt, morgen Geburtstag, wird 68 Jahre alt. Wir wollen jetzt den Infotalk jetzt beschließen mit einem weiteren kurzen Lesestück aus dem Buch Writing on the Wall. Und dann geht es hier weiter mit anderen Partyaktivitäten. Aber jetzt nochmal ein kurzes Lesestück aus Writing on the Wall. Die historische Rolle des Journalismus für die Schwarzen. Wenn wir uns die historische Rolle des Journalismus unter Schwarzen ansehen, hinterlässt das unvermeidlich die Überzeugung, für Schwarze verlangen die Notwendigkeiten der Zeit, dass der Aktivismus in der Ausübung dieses Berufs eine wichtige Rolle spielen muss. Meiner Meinung nach gilt dies sowohl für unsere noch gar nicht weit zurückliegende Vergangenheit, als auch für unsere problematische Gegenwart. Eine Vernachlässigung des Aktivismus würde uns der wenigen übermäßigen Gnade eines Systems ausliefern, das uns gegenüber eine Wut und Feindseligkeit demonstriert hat, wie sie nur wenigen Gruppen der US-Bevölkerung erleiden mussten. Denn letzten Endes ist ein Beruf genau das, die Aufgabe, sich in der Welt auf eine bestimmte Art nach bestimmten ausdrücklichen Normen und Richtlinien zu verhalten an die ein bestimmtes Tätigkeitsgebiet gebunden ist. Außer, dass uns die lange Geschichte des schwarzen Amerikas eines Besseren belehrt. Uns muss ebenso wie dem hochgeschätzten Journalisten Frederick Douglass klar sein, dass eine auf Pergament geschriebene Verfassung, sobald es um schwarze Menschen ging, nicht mehr viel mit der staatlichen und rechtlichen Praxis zu tun haben würde. Sie enthielt Versprechungen, die über mehr als ein Jahrhundert hinweg gebrochen wurden und unerfüllt blieben, nachdem der Supreme Court 1896 in seinem Plessy-Urteil entschieden hat, getrennt aber gleich, sei gut genug. Die schwarze Journalistin Ida B. Wells Barnett arbeitete lange und hart, um die Lügen zu entlarven, die zur Rechtfertigung des Lynchmordes an schwarzen Menschen benutzt wurden. Das ging so weit, dass sie, wie neuere Studien zeigen, von führenden Gestalten der Anfänge der Bürgerrechtsbewegung missachtet und gemieden wurde, die sie als zu militant und zu gerade heraus betrachteten. Unterdessen führte das Gentleman-Abkommen der Präsidentschaftskonkurrenten Hayes und Tilden von 1877 dazu, dass ein mit Lynchmorden betriebener weißer Terrorismus zu einem speziellen amerikanischen Brauch wurde, über den man in einer vornehmen Gesellschaft lieber nicht sprach. So baumelten schwarze Körper zu Tausenden aufgehängt und verbrannt, überall in Amerika, ohne dass jemand außer Ida B. Wells darüber sprach. Während die Geschichte und das Gesetz das alles als lokales Brauchtum ansahen, für das sie nicht zuständig waren. In unserer heutigen Epoche sehen wir ein Panorama schwarzen Leids, das ebenso beispiellos wie stumm ist. Ich spreche von der Masseneinkerkerung, der Diskriminierung, der Inhaftierung, der Kriminalisierung dunkler Menschen auf Arten und in einem Ausmaß, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, seit Jahrzehnten. Und bis vor ganz kurzem war das Schweigen sogar unter schwarzen Journalisten ohrenbetäubend. Vor einiger Zeit hat sich ein Leitartikel in der New York Times dagegen ausgesprochen. Von schwarzen Zeitungen hat man über diese Frage noch nicht viel gehört. Warum nicht? Aus Professionalität oder aus falscher Objektivität? Der verstorbene Historiker Howard Zinn hat diesen Begriff von Professionalität viele Jahre lang kritisiert. In seiner Rede in Colorado 2006 sagte er: Wir alle gehen in Berufe, in denen man von uns erwartet, professionell zu sein. Und professionell sein heißt dann, dass man nie die Grenzen seines eigenen Berufs überschreitet. Wenn man ein Künstler ist, nimmt man keine Stellung zu politischen Fragen. Wenn man Professor ist, äußert man seine Überzeugung nicht im Seminarraum. Wenn man Reporter ist, gibt man vor, bei der Darstellung der Nachrichten objektiv zu sein. Aber das ist natürlich falsch. Es ist unmöglich, neutral zu sein. Oder wie er es an anderer Stelle gesagt hat, man kann nicht neutral sein, wenn der Zug in die falsche Richtung fährt. Für die Journalisten sind die Optionen, die sie haben, in Wirklichkeit genauso klar. Entweder sie folgen den Diktaten ihres Chefs oder sie dienen den Interessen der Menschen, zu denen sie eigentlich gehören. Die Mehrheit der schwarzen Amerikaner lebt in einer Hölle, jeden Tag. Für sie ist Freiheit nur ein Wort, das Gefängnis dagegen unvermeidliches Schicksal. Für sie sind Bürgerrechte ein Schwindel und tägliche Demütigung eine Gewissheit. Denn sämtliche Mächte des Staates haben sich gegen sie verschworen. Sie wissen das, genau wie wir es wissen. Aber solche gelebten Realitäten kommen nur selten aus den Federn und Mündern oder den Fingern auf unseren Keyboards. Und so schreiben wir Unfug über den Lifestyle der Reichen und Berühmten oder über den Quatsch, den ein Politiker von sich gegeben hat, während unser Volk und andere Menschen leiden. Da sollte die Wahl für jeden Journalisten klar sein. Danke. Applaus. I wanna sing about the man we dread, still fighting for it after 10 years in jail. I believe that one day I'll see the man free again. He goes on with a smile. I wanna sing so loud so you can hear me now. Free the man, free the mommy, free the soul of the voice of the voiceless. Free the man. Ja, während uns der Berliner Künstler Alex Majorano hier die Geschichte von Mumia Abu-Jamal nochmal in Liedform erzählt, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr diese Sendung nochmal hören könnt, wenn ihr wollt, und zwar über unseren Podcast. Den findet ihr auf der Webblog radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Natürlich auch viele weitere Sendungen zu anderen Themen, die hier bei Radioaktiv in der Sendung behandelt werden. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie fast immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal selber, und zwar aus einer Aufnahme, die er 1992 im Todestrakt von Pennsylvania, dem SCI Green, gemacht hat. Wir hoffen, dass er irgendwann in naher Zukunft frei sein wird, hierher kommen und einen eigenen Jingle aufnehmen kann, einen aktuellen. Bis dahin werden wir diesen spielen. Ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss, und jetzt kommt Mumia. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.